Anteil an Migranten auch dementsprechend gezielt steigern. Hallo zusammen, willkommen auf Smalltalkers, ich bin Leonid. Und ich bin Gustavo. Und unser heutiges Thema ist Skandal um die Polizeiakademie in Berlin. Ausgangspunkt zur Kontroverse in den Medien zur Polizei in Berlin und der entsprechenden Polizeiakademie sind zum einen ein anonymer Brief eines Mitarbeiters des Landeskriminalamtes und zum anderen auch eine Audiodatei eines Sanitäters, der in der Polizeiakademie als Gastdozent tätig gewesen ist. Der Sanitäter musste in der Polizeiakademie in Berlin-Spandau einen Unterricht vortragen und danach hatte er seine Erfahrung, seine Eindrücke mit seinen ehemaligen Arbeitskollegen auf WhatsApp geteilt in eine Audiodatei, die erstmal unter den Polizisten viral gegangen ist und danach erreichte die Öffentlichkeit und die Presse. In der Audiodatei erwähnt er Disziplinlosigkeit, ein absolutes Chaos im Unterricht, Respektlosigkeit und darüber hinaus auch noch, dass hierbei vor allem Personen mit bestimmten Migrantenhintergrund oder Migrationshintergrund besonders auffällig waren. Er erwähnt dann insbesondere Personen mit arabischer oder arabischer und türkischer Abstammung. Das zweite war dann auch, oder der zweite Ausgangspunkt der Kontroverse ist dann auch ein anonymer Brief gewesen, offensichtlich von einem Mitarbeiter des Berliner Landeskriminalamtes, aus dem heraus dann tatsächlich kritisiert wird, dass offensichtlich, nach der Auffassung des anonymen Verfassers, die Berliner Polizei unterwandert wird. Und zwar unterwandert durch kriminelle arabische oder arabischstämmige Clans aus Berlin. Und hier erwähnt er dann auch teilweise, dass er das so empfände, als handele es sich um Feinde in den eigenen Reihen. Der Polizeichef Klaus Kant und die Vizepolizeichefin Margareta Koppers hat zu dieser Situation geäußert und redeten über die Feindbilder in den Köpfen der Polizisten und darum, dass die vielleicht so älteren oder die alten Polizisten sich an die neue Situation anpassen sollten und an die Situation, wo es unter den Polizisten wirklich viele Leute mit Migrationshintergrund gibt. Das, was Sie vor allem sagten, ist, dass es keine Belege dafür gäbe, dass es eine solche Unterwanderung gibt durch diese Clans, noch dass es tatsächlich Belege dafür gibt, dass die Disziplinlosigkeit, denn das war auch einer der Vorwürfe, die immer wieder aufkam, Disziplinlosigkeit und auch Desinteresse an Lehrbetrieb, dass das alles komplett übertrieben worden sei in den Medien, dass auch bestimmte Episoden, wie zum Beispiel, dass einige Personen mit türkisch-arabischem Migrationshintergrund, die in der Akademie ausgebildet werden sollten zum Polizeibeamten oder zu Polizeibeamte, sich weigerten, in ein Schwimmbecken zu schwimmen, da im Vorfeld eine vermeintliche unreine Person geschwommen sei. Das alles, so die Polizeiführung des Bundeslandes Berlin, sei reine Fiktion und nicht belegbar. Das, was tatsächlich auch die Polizeiführung dann auch sagt, in Gestalt des Polizeichefs und der Stellvertreterin, ist, dass man versucht, bestimmten Feindbildern vielleicht innerhalb der Polizei im Bundesland, in Berlin, entgegenzutreten durch zum Beispiel Einrichtung eines Blogs. Das ist das, was tatsächlich eingerichtet werden soll. Hierbei sollen Polizeibeamte untereinander sich austauschen zu verschiedenen Themen, die sie besonders beschäftigen und die besonders brisant sind im Rahmen des Dienstes. Und das betrifft zum Beispiel dann auch das Verhältnis zu Strafverteidigern oder beziehungsweise auch zu Personen mit Migrationshintergrund und bestimmten sozialen Milieus. Und das sind sozusagen die ersten Aktionen der Polizeiführung, um tatsächlich gegebenenfalls vermeintlichen Feindbildern innerhalb der Polizei entgegenzutreten. Hierzu äußerte die Polizei Berlin auf Facebook wie folgt. Wir stellen vorbestrafte Personen ein. Stimmt grundsätzlich nicht. Wir machen Ausnahmen. Deutschkenntnisse sind nicht mehr erforderlich? Stimmt nicht. Personen mit Migrationshintergrund werden bevorzugt behandelt? Stimmt nicht. Wie wirkt sich das dann auch auf die Berliner Politik aus? Im Berliner Senat haben die Oppositionsparteien CDU, FDP und AfD gemeinsam eine Sondersitzung im Rahmen des Innenausschusses des Berliner Senats verlangt und was tatsächlich dann auch stattfinden wird, zur Untersuchung der Ereignisse in der Berliner Polizei und speziell dann auch im Rahmen der Ausbildung in der Polizeiakademie. Und hierbei ist es so, dass zum einen die Polizei dann auch sagt, sie benötige, das käme jetzt nicht gerade gelegen zeitlich, weil man noch intern Zeit bräuchte, um die Ereignisse tatsächlich zu untersuchen. Darauf erwiderte aber der innenpolitische Sprecher der FDP, Luthe, im Berliner Senat, dass es nicht Sache der Polizei sei, tatsächlich sich ausschließlich damit auseinanderzusetzen, mit den Problemen intern der Polizei und der Polizeiakademie, sondern eine Angelegenheit des Parlaments. Zur Situation äußern auch zwei Gewerkschaften, Deutsche Polizeigewerkschaft und Gewerkschaft der Polizei. Beide Gewerkschaften beurteilen die Situation in Bezug auf die Unterwanderung durch kriminelle Clans arabischer Herkunft in der Berliner Polizei komplett anders. Die Gewerkschaft der Polizei bekundet, dass es überhaupt keinen Anhalt dafür gibt, dass es überhaupt kein Problem darstellt, dass das alles rein fiktiv sei, was tatsächlich da auch in den Medien publiziert worden ist. Die zweite Gewerkschaft, nämlich die Deutsche Polizeigewerkschaft, beurteilt die Situation aber komplett anders. Hier die Deutsche Polizeigewerkschaft sagt ausdrücklich, dass es wohl Ermittlungen gibt in der Richtung, dass tatsächlich diese Clans versuchen, die Berliner Polizei zu unterwandern, dass das belegt sei, dass es diesbezüglich dann auch Bedenken gibt, jedoch diese Clans bisher damit keinen Erfolg gehabt haben. Die Lage in der Berliner Polizei wurde von der Zeitung Zeit meiner Meinung nach sehr gut analysiert. Es gab einen Artikel vom 10. November von der Autorin Frieda Turm, wo wirklich so konstruktive Gründe genannt wurden, warum die Situation so ist, wie sie ist. Und das Problem wurde auch meiner Meinung nach objektiv analysiert. Das, was jetzt im Rahmen des Zeitartikels benannt wird, sind folgende Felder. A. Eine politische Agenda des Bundeslandes Berlin, die dazu führen soll, dass der Anteil der Polizeibeamten mit Migrationshintergrund gezielt steigen soll, um in etwa auch die demografischen Zusammensetzung der Stadtbevölkerung zu entsprechen. Punkt 2. Der Umstand, dass es zu einer Umstrukturierung der Polizeiakademie gekommen ist. Punkt 3, dass man jetzt einiges nachholen will, was sich dadurch ergeben hat, dass man bis 2006 einen Einstellungsstopp sozusagen auch in Berlin aufwies, plötzlich dann auch eine riesen Personallücke zu entstehen droht oder vielleicht sogar entstanden ist, die man jetzt auffüllen muss sozusagen durch einen Anstieg auch an Neueinstellungen und dementsprechend dann auch mit einer größeren Bewerberzahl. Das heißt, das sind die drei Felder. Wie wirkt sich das alles gegenseitig, also wie wirkt das alles in zusammen auf? Wie wirken all diese Bemühungen sich im Paket auf die Arbeit der Polizei aus und auch auf den Betrieb der Polizeiakademie? Wenn wir uns dann zum Beispiel anschauen, dass bis 2006 tatsächlich keine neuen Polizisten eingestellt werden sollten und jetzt eine Lücke entstanden ist aufgrund der Polizeibeamten, die zum Beispiel jetzt in Rente gehen oder aus irgendeinem anderen Grund den Dienst quittieren, wirkt es ein bisschen improvisiert. Das heißt also, man hatte im Schnitt eine auszubildende Zahl in der Akademie in vorhergehenden Jahren von etwa 500. Das ist jetzt auf 1200 gestiegen. Das heißt also, es gibt jetzt ein viel schlechteres Verhältnis der Zahl von Ausbildern zu Auszubildenden. Das ist mitunter auch ein Faktor, der sich dann auch auf die Ausbildung ausprägt. Der zweite Umstand ist diese politische Agenda, des Miteinbeziehens, wie stark und Miteinbeziehens von Personen mit Migrationshintergrund im Polizeidienst. Hierbei stieg durch diese gezielte Politik der Anteil der Bewerber und auch der Auszubildenden der Polizeiakademie aktuell auf 45% der Auszubildenden der Akademie, die jetzt einen Migrationshintergrund aufweisen. Hierbei ist es auch so, dass das Bundesland Berlin gezielt dann auch eine Politik betrieb, in der dann auch in Stadtbezirken mit einem überproportional hohen Migrantenanteil gezielt dann auch geworben wurde, für den Polizeidienst geworben worden ist. Ein weiterer Punkt, der mit auch einbezogen werden sollte, ist der Umstand, dass es in Berlin einen Bewerbermangel gibt. Das heißt also, zu wenige Personen wollen der Polizei oder wollen Polizeibeamte werden. Ein weiteres Problem ist einfach, dass der Job einfach unattraktiv geworden ist in Berlin. Das heißt, es gibt Personalmangel, damit gibt es momentan in der Berliner Polizei 1 Million Überstunden bei einer der schlechtesten Bezahlungen für Polizeibeamte in allen Bundesländern der Bundesrepublik. Das heißt, eine sehr, sehr, sehr ungünstige Ausgangssituation, wenn man darauf bedacht ist, relativ schnell viele Polizisten ausbilden zu wollen. Und es ging sogar so weit, dass das Bundesland Berlin teilweise dann auch Fristen verlängern musste für Bewerbungen zur Ausbildung im mittleren Dienst für die Polizeiakademie, da man einfach nicht genug Bewerber begeistern konnte. Es gab zu wenige Bewerbungen. Das wirkte sich dahingehend aus, dass tatsächlich dann auch offensichtlich die Qualität der Bewerber in Bezug auch auf Interesse an dem Beruf und auch an Bildung tatsächlich dann auch zusehends abnahm. Das wirkt sich natürlich dann auch aus. Darüber hinaus ist es so, dass im Rahmen der Agenda des Bundeslandes dann auch gezielt für den Polizeidienst in Stadtteilen oder Stadtgebieten geworben wird, in denen Migranten überproportional stark vertreten sind. Das heißt also, man will den Anteil an Migranten auch dementsprechend gezielt steigern. Das heißt also, inzwischen ist es so, dass bei den Bewerbern und den Auszubildenden in der Akademie die Personen oder die Auszubildenden mit Migrationshintergrund etwa 45% der Auszubildenden der Akademie ausmachen. Ein weiterer Punkt ist dann auch die Umstrukturierung der Lernmethoden der Akademie. Hierbei ist es dann auch so, dass der militärische Aspekt in Anführungsstrichen der Ausbildung wegfällt. Früher war es so, dass im Rahmen der Ausbildung tatsächlich militärischer Drill eine Rolle spielte, was auch vielleicht dem Beruf des Polizisten nicht allzu fremd ist, denn es gibt ähnliche Hierarchiestrukturen, es erfordert dann auch bestimmte Automatismen in Bezug auch auf die Tätigkeit und auch den Dienst an der Waffe, denn das gehört ja mit zum Beruf. Das bedeutet, das ist jetzt umgeändert worden zugunsten einer etwas, sagen wir mal, freieren Ausbildung ohne diesen militärischen Touch. Des Weiteren ist es so, dass sich das so auswirkte, offensichtlich in der Wahrnehmung von Kritikern, dass dementsprechend auch die Disziplin nach und nach verloren ging bei den Auszubildenden. Auch die Anzahl der Auszubildenden im Verhältnis zur Anzahl der Ausbilder wird immer ungünstiger. Früher war es so, dass im Schnitt in der Akademie zeitgleich etwa 500 Personen zu Polizeibeamten im mittleren Dienst ausgebildet worden sind in Berlin. Inzwischen liegt die Zahl bei 1200 bei gleichbleibender Anzahl an Auszubildenden. Man muss hierbei bemerken, dass die Polizeiakademie und auch die Berliner Polizei zugibt, dass es Probleme gibt, dass es nicht alles reibungslos verläuft, dass aber hierbei auch zu bemerken ist, dass Personen ohne Migrationshintergrund auch Probleme verursachen. Zu den Vorwürfen und zu den tatsächlichen Verhältnissen innerhalb der Berliner Polizei und der Polizeiakademie wird sich dann auch die Polizeiführung des Bundeslandes vor dem Berliner Senat und den Innenausschuss des Berliner Senats befragt werden. Das heißt, sie werden dann auch erste Untersuchungsergebnisse vorlegen müssen in Bezug auch auf die Anschuldigungen und auf den Zustand des Lehrbetriebs in der Akademie. Darüber hinaus ist es so, dass ein unabhängiger Polizeiberater wohl eingeführt werden soll, der als Kontaktperson gelten soll, sowohl für Polizeibedienstete oder für Polizeibeamte des Bundeslandes, als auch für Bürger im Allgemeinen, die Fragen haben zum internen Betrieb der Polizei und zu den Verhältnissen der entsprechenden Polizeibehörde. Gut, Gustavo, die Analyse von Zeit zeigt mir, dass das Problem nicht nur an den Migranten liegt und und man sollte eigentlich die Situation viel tiefer und objektiver betrachten. Ja, das heißt also, eins gilt festzuhalten: Die Polizei selbst gibt ja offen zu, dass die meisten Problemfälle im Lehrbetrieb tatsächlich verursacht werden durch Personen mit Migrationshintergrund. Jetzt muss man aber sehen, wie viele verschiedene Faktoren zusammengewirkt haben und zu dieser Misere geführt haben. Zum einen, dass es einen Ausbildungsstopp gab bis 2006, wird wieder aufgehoben, es gibt eine Personallücke und die soll sehr schnell aufgefüllt werden. Zeitgleich soll dann auch eine Agenda mit beachtet werden, mit einem zeitgleichen Anstieg, denn das ist ja das Ziel dieser Agenda, des Anteils der Polizeibeamten mit Migrationshintergrund. Zugleich ist es so, dass aufgrund der schlechten Bezahlung, der Überstunden und der schlechten, zum Teil schlechten Arbeitsbedingungen der Polizisten in Berlin, es sich keine Bewerber finden, wodurch zeitgleich nicht nur sich nicht genug Bewerber teilweise finden, sondern auch die Qualifikationen und die Motivation der Bewerber dementsprechend schlechter wird, die dann tatsächlich dann auch in der Akademie letztlich aufgenommen werden. Alles in einem ist es eine ganz klare Fehlentwicklung verursacht, denke ich meiner Ansicht nach, durch die Politik. Das heißt, eine schlechte Planung des Personals, ein zugängliches Budget für die Polizei, eine schlechte Bezahlung, eine schlechte Kalkulation, eine zu hastig durchgeführte Veränderung des Lehrbetriebs in der Akademie und das alles zusammengepackt, plus noch das Problem der Person im Migrationshintergrund, die auch noch den Lehrbetrieb im Lehrbetrieb dann noch Probleme verursachen, wobei das jetzt nicht alle Personen mit Migrationshintergrund betrifft, aber vornehmlich. Das alles gibt eine höchst explosive Mischung. Und was denkt ihr? Liegt das Problem der Polizei Berlin nur an den Migranten? Oder denkt ihr, dass die Hauptverantwortung dieser schlechten Entwicklung der Polizeibehörde in Berlin hauptsächlich durch die Politik und der falschen Planung in der Behörde verursacht worden ist? Und wenn euch das Video gefallen hat, bitte hinterlasst uns ein Like, abonniert unseren Kanal, drückt das Glöckchen, um kein neues Video zu verpassen. Und bis zum nächsten Video. Danke und ciao. Danke und ciao.